Es ist genau 20 Uhr. Das Wetter für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Elsass bedeckt kalt und Regen, aber bei Charlie 2000 in Horb in der Hohenberghalle wird kräftig eingeheizt. Kopieren, faxen, moderne Bürokommunikation. Bauknecht, alles für das Büro. Toshiba-Kopiersysteme mit dem blauen Umweltengel. Normalpapier, Telefaxe unter 3000 Mark. Moderne Bürokommunikation der Umwelt zuliebe. Starke Partner verbinden sich. Bauknecht Bürocenter in Schramberg-Solgen. Deine Wohnung, die gefällt dir nicht mehr. Schöner wohnen ist doch nicht so schwer. Neue Möbel bringen neues Leben in dein Haus. Komm vorbei, schau mal rein, fühl dich wohl. Möbel Rivo. Rivo Achern, das Möbelhaus mit den super günstigen Preisen. Badinia, willst auch du auf deine Zukunft bauen und auf Sicherheit und Wert vertrauen? Sichere Vermögensbildung mit hoher Rendite ist für Sie und Ihre Familie die beste Vorsorge. Badenia Bausparkasse. Mit uns in eine sichere Zukunft. Gut! Ah, ich bin dran! Es ist groß! Ein Riese! Nee, nur innen. Und es passen 6 Leute rein. Und es ist ganz neu. Und außen ist es kleiner, als man denkt. Gibt's nicht! Gibt es doch! Nur von Nissan, der neue Serena, die kompakte Multilimousine der höheren Art. Überzeugen Sie sich selbst auf der großen Sonderschau Samstag, 6. Februar bei Ihrem Nissan-Partner. Da können Sie auch den neuen Micra angucken. In Glatten, Autohaus Mutz, Lombacher Straße 11. Radio Ladies First sucht die Nachwuchsmoderatorin 1993. Junge Ladies bewerben sich mit einer kurzen Kassette. Der Siegerin winkt eine eigene Sendung bei Radio Ladies First. Kassette an Radio Ladies First, 7570 Baden-Baden. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Heute live aus der Hohenberghalle in Horb am Neckar. Wir haben schon ganz starke Kulisse hier und die begrüßen uns jetzt. Hallo Nachtschwärmer! Yeah! Bye. Moin Moin, das gibt's hier auch, hier aus der Hohenberghalle, aus Horb am Neckar. Live Radio Ladies First von Charlie 2000. Und hier ist gerade Captain Hollywood Ballcheck dran. War lange Zeit, Platz 2 ist leicht abgestiegen, aber ich bin noch ganz dicht drin. Und hier ist die ganz neue Captain Hollywood. With you, die ganz neue Captain Hollywood, bin mir ganz sicher wieder bald ganz oben. So, Nachschirmer, Horb am Neckar, größten Rest im weiten Radioland. Und Horb ist ganz einfach zu finden, Autobahnanschluss. Stuttgart Richtung Singen, kein Problem. Und jetzt hab ich sie. Nämlich, hier sind sie, die Prinzen. Ha! Bei mir ab und ich denke, dass ich's gut bei dir hab. Doch Wir Prinzen und Küssen verboten, also wir auf keinen Fall hier verboten. 3, 2, 1, fire. Felix, ha! sleeping much too long. Get up, it's time to get up. We gotta carry on. Das müsst ihr sehen hier, auf der Tanzfläche ist gerammelt voll. Heben Sie die Hände und schwingen Sie den Musikrhythmus. Super, Wiggy Time, haben wir später noch mehr? Okay! We welcome in the morning, singing together. Can you feel the love that's in my heart? Can you see the flame we got to start? Burning like a beacon in the night. Oh, welcome to Heartland. Oh, oh, Heartland. Oh, oh, Heartland. Oh, welcome to Heartland. Oh, oh, Heartland. Welcome to the Art Life, Kenny Loggins. Und hier aus Horbach-Neckar auf der 100,4 landesweit. Radio Ladies First. Radio Ladies First. Ladies First. Und das ist der nächste Knüller hier. Geht's los hier. Rhythm is a dancer. jetzt mach's hier. Radio Ladies First, live unterwegs mit Charlie 2000, heute in Orb am Neckar, in der Hohenberghalle. Und wer die Halle sucht, wir haben ja ein paar Scheinwerfer drauf aufgebaut, das sieht man ja von weit her, die schwecken da in der Gegend rum. Klar, wir sind hier fast schon vollzählig und jetzt trinken wir erst einmal nach. Ein Prosit, der Grüne. Jawohl, hier haben wir dann getrunken. Nochmal, bitteschön. Hey. Ein Prosit, der Grüne. Habt ihr das gehört? Jawohl, super. Dr. Alban! Bäume. Das ist der Wahnsinn. Heute aus Horb am Neckar, aus der riesengroßen Hohenberghalle, werden wir landesweit gehört. In Südhessen, in der Pfalz, im Elsass. Vom Sendeturm auf der Hornisgründe. Und jetzt kommt's. Jetzt habe ich was dabei. Nun, liebe Kinder, gebt fein nach. Ich habe euch etwas mitgebracht. Zum einen Coro featuring Zetchi. Haha! We'll be right back. Hard Amazing Friends. Tour Unlimited, South Nashima. Um 20:46 Uhr, jetzt machen wir Techno hier. Achtung, Achtung! Erhebt eure Arme! Erhebt eure Arme! Erhebt eure Arme! Sehen soll. Hunderte von Händen waren oben. Techno. Expansion. so ein richtiger Nachtschwärmer-Techno hier. Te quiero puta. Radios. Hier ist die 100,4. Radio Ladies First live aus Hohenberg, Halle in Horb am Neckar. Und Nachtschirm in der Halle, wie wär's, wenn wir unseren Herren mal draußen ein bisschen Kulisse gehen nochmal? Achtung, 1, 2, 3, jetzt! Tja, Thomas, ja. Da haben wir beide viel gemeinsam. Seit letzten Wochenende sind wir beide nicht mehr einsam. Du mit dir zusammen, hey, ich hab mir vorgenommen, möglichst bald mit ihr zusammen zu kommen. Viel Spaß damit, danke. Doch eins gibt mir zu denken, warum muss ich hier die ganze Zeit nur Geschenke schenken? Wem sagst du das? Ich bin schon wieder blank. Doch dafür hat meine jetzt neue Klamotten im Schrank. Hey, bei mir kam sie neulich mit einem neuen Teil an. Und dabei hab ich mich noch gefragt, wie sie sich das leisten kann. Und ich hab frei am Freitag und sie ist nicht da. Moment mal, Smudo, da ist meine ja. Oh. Es ist die da, die da am Eingang steht. Was? Das ist die da und die ist sich doch bei mir drin. Was? Die da? Und wer ist dieser Mann? Ich glaub, das ist der Grund, warum sie freitags nicht kann. Genau die da, die fantastischen vier. Freitags ist sie nieder. 20:56 Uhr, heute am Samstagabend aus Horb in der Hohenberghalle. Wir haben alles, was das Herz begehrt, musikalisch. Deutsche Welle, Happy Time, Reggae und so weiter. Und noch ein paar musikalische Leckerbissen. Außerdem erwarten wir gegen 21:15 Uhr die Google-Musik Fleggezöttler aus Dittingen, Hohenzollern. Ja, hier ist der Nachtschwärmer 3, 4, 9, klar! Take it to the max. Members. Ach schon mal, es war genau 21 Uhr gerade. Wir haben ja Faschingszeit. Achtung, Achtung! Niemand verlässt die Tanzfläche. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, jetzt machen wir Rock'n'Roll! Rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. Das müsst ihr gesehen haben draußen im Radio. Hier ist Rock'n'Roll Party Time. Und jetzt mal. Let's go! Die Stimmung. Und jetzt wollen wir sehen, ob er singen kann. Jeden Abend knipst der Mann im Mond sein Licht an, damit man auf der Erde auch mal sieht, was man, wenn er es nicht anknipst, nicht kann. Doch dann sähe er auch nicht, was hier so geschieht. Und oft guckt der Mann herunter zu uns beiden, denn du interessierst ihn wirklich sehr. Und dann sieht er, wenn wir schmusen oder streiten, ganz schlimm kommt, dann steigst du in mein Raumschiff und es fliegt zum Mann im Mond, der endlich, was er schon so lang will. Und jetzt nach schon beim Radioland, jetzt kommt Karaoke groß vom Mann. Manchmal wird der Mann im Mond für seine Treuen dies belohnt. Und wenn du ihn ganz lieb anschaust, dann holt er die Laterne raus. Die Laterne raus.

sad enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper, schön, 21.15 Uhr. So, bevor die Überraschung unseren heutigen Abend hier live auftritt, hauen wir nochmal das Thema von heute ein. Hier, Genesis, I Can Dance! Live. he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through. Fake the twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you. Radio Lesefers live aus der Hohenberghalle in Horn mit Charlie 2000. Und Nachschammer, das muss ich kurz erklären. Hier stehen 40 Leute in schönen bunten Faschingsanzügen. Und das ist nämlich die Gugu-Musik Fleckezöttler aus Dettingen, aus Hohenzollern. Jawohl. Und wir möchten von Radio Lesefers auch mal was rüberbringen von der schwäbisch-alemannischen Fassa. Und jetzt bitte schön die Fleckezöttler. Nachtschwärmer, das ist schwäbische alemannische Fasnacht. Und das sind die Gugumusik Fleckezöttler aus Dettingen-Hohenzollern als Sondereinlage heute bei Radio Ladies First unterwegs mit Charlie 2000. Nachtschwärmer, das ist die Hölle. 21.29 Uhr, meine letzten paar Sekunden sind angebrochen. Hier aus Horb, der Hohenberghalle. Wir haben noch bis 2 Uhr Veranstaltung. Kommt und überzeugt euch. Das war die Veranstaltung Radio Ladies First unterwegs mit Charlie 2000. Wir hören uns morgen Abend ab 20 Uhr oder am Montag. Charlie 2000 sagt Tschüss Nachtschwärmer mit den Klängen der Guckumusik Fleckezöttler aus Dittingen, Hohenzollern, alemannische Fassa. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Ja. 21.30 Uhr, halb 10, Radio Ladies First aus Baden-Baden mit einer Meldung zur Verkehrslage. B293 Bretten-Durlach zwischen Jöhlingen und Berghausen nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Es besteht eine örtliche Umleitung. Radio Ladies First aus Baden-Baden.